Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 25. Dezember 1788. Du wirst vorigen Posttag auf einen Brief von mir gerechnet haben, aber ein Paket, das ich an Göschen fortzuschicken hatte, nahm mir auch die letzte Minute weg, ob ich gleich gar nicht zu Bett gekommen war. Ich hätte dir so gern gleich meinen vollen Beifall über deinen Aufsatz geschrieben, der mich in der Tat außer seiner sehr lichtvollen und durchdachten Auseinandersetzung durch das Verdienst eines sehr edlen und angenehmen Stils überrascht hat. Alles, was mir zu wünschen übrig blieb, war, dass du mit etwas mehr Ausführlichkeit ins Detail gegangen sein möchtest, weil es nach deiner Entscheidung immer noch streitig bleibt, wo die edle Kunstfreiheit aufhört und die Übertreibung anfängt, denn natürlich wird jeder, dem es um Einschränkung dieser poetischen Freiheit zu tun ist, deinem Raisonnement eine willkürliche Auslegung geben. Mir schien's, dass dir wirklich die Stolbergsche Sottise und mein Gedicht einige Details an die Hand gegeben haben würden, deine allgemeine Richtschnur auf einen besonderen Fall anzuwenden. Überhaupt, glaube ich, ist hier die allgemeine Regel festzusetzen, der Künstler und dann vorzüglich der Dichter behandelt niemals das Wirkliche, sondern immer nur das Idealische oder das kunstmäßig Ausgewählte aus einem wirklichen Gegenstande. Zum Beispiel, er behandelt nie die Moral, nie die Religion, sondern nur diejenigen Eigenschaften von einer jeden, die er sich zusammendenken will. Er vergeht sich also auch gegen keine von beiden. Er kann sich nur gegen die ästhetische Anordnung oder gegen den Geschmack vergehen. Wenn ich aus den Gebrechen der Religion oder der Moral ein schönes, übereinstimmendes Ganze zusammenstelle, so ist mein Kunstwerk gut, und es ist auch nicht unmoralisch oder gottlos, eben weil ich beide Gegenstände nicht nahm, wie sie sind, sondern erst, wie sie nach einer gewaltsamen Operation, das heißt nach Absonderung und neuer Zusammenfügung wurden. Der Gott, den ich in den Göttern Griechenlands in Schatten stelle, ist nicht der Gott der Philosophen oder auch nur das wohltätige Traumbild des großen Haufens, sondern er ist eine aus vielen gebrechlichen, schiefen Vorstellungsarten zusammengeflossene Missgeburt. Die Götter der Griechen, die ich ins Licht stelle, sind nur die lieblichen Eigenschaften der griechischen Mythologie in eine Vorstellungsart zusammengefasst. Kurz, ich bin überzeugt, dass jedes Kunstwerk nur sich selbst, das heißt seiner eigenen Schönheitsregel Rechenschaft geben darf und keiner anderen Forderung unterworfen ist. Hingegen glaube ich auch festiglich, dass es gerade auf diesem Wege auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen muss, weil sich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahrheit auflösen lässt. Der Dichter, der sich nur Schönheit zum Zwecke setzt, aber dieser heilig folgt, wird am Ende alle anderen Rücksichten, die er zu vernachlässigen schien, ohne dass er's will oder weiß, gleichsam zur Zugabe mit erreicht haben. da im gegentheil der, der zwischen Schönheit und Moralität oder was es sonst sei, unstät flattert oder um beide buhlt, leicht es mit jeder verdirbt. Hier entsinne ich mich einer Stelle aus einem ungedruckten Gedichte, die hierher passt. Der Freiheit freie Söhne, die Künstler, erhebt euch zur höchsten Schöne, um andere Kronen buhlet nicht. Die Schwester, die euch hier verschwunden, holt ihr im Schoß der Mutter ein. Was schöne Seelen schön empfunden, muß trefflich und vollkommen sein. Außerdem würde dein Aufsatz, der wirklich für den Tross der Leser zu gründlich ist, durch einzelne Anwendungen auch auf andere Kunstwerke wie der Nathan und dergleichen ist, eine Anlockung mehr gehabt, und du würdest die Freude gehabt haben, einen armen Sünder wie Stolberg, der eine gewisse Schätzung beim Publikum usurpiert, in sein wahres Licht gestellt zu haben. Indessen versichere ich dir, und ich glaube, dass hier keine Parteilichkeit aus mir spricht, dass dein Aufsatz eine feste Hand und eine schöne Diktion verbindet und dass du allen Schwierigkeiten kecklich Trotz bieten kannst. Wegen meiner Sache danke ich dir für deinen Rat. Ich werde ihn befolgen und fürchte mich überhaupt auch weniger, mich gut aus dieser Sache zu ziehen. Es müsste doch lächerlich sein, wenn ich in jeder Woche nicht so viel zusammenlesen und zusammendenken könnte, um es einige Stunden lang auf eine gefällige Art auskramen zu können. Als Privatum rät mir Vogt, über die niederländische Rebellion zu lesen, wobei ich gewinne, dass ich sie für Crusius vollends bei der Gelegenheit ausarbeiten kann. Aber du setzest voraus, dass mir ein Fixum ausgeworfen werden würde. Darin irrst du dich sehr. Woher nehmen? Dies war bei Reinhold ein außerordentlicher Fall, weil man Himmel und Erde bewegte und sie herausbettelte, und eben dieser Fall macht einen zweiten desto schwerer. Außerdem würde eine solche Bettelei mich mehr erniedrigen als 200 Taler, so viel hat Reinhold mir im Grunde helfen können. Mein ganzes Absehen bei dieser Sache ist in eine gewisse Rechtlichkeit und bürgerliche Verbindung einzutreten, wo mich eine bessere Versorgung finden kann. Jener ist unter allen, die mir bekannt sind, dazu der einzig schickliche Platz. Mit 400 Talern kann ich gemächlich leben. Es hetzt mich während eines Jahres in akademische Berufsgeschäfte ein und gibt mir gewissermaßen einen Gelehrtennamen, der mir nötig ist, um gesucht zu werden. Zugleich bringt mich die Notwendigkeit, in die es mich versetzt, mich mit Ernst auf das Geschichtsfach zu legen, schneller zu einem gewissen Vorrat von Begriffen und erleichtert mir nachher das schriftstellerische Arbeiten im historischen Fach. Bei dem bisschen Namen, den ich bereits habe, wird mir das Prädikat als jenascher Professor nebst einer oder der anderen historischen Schrift, die ich über Jahr und Tag herausgebe, doch wahrscheinlich irgendwo eine Vokation zuziehen, die mit einem honorablen Fixum verbunden ist oder die italienische akademie veranlaßt, mir eins auszuwerfen. Es ist kaum möglich, daß mir dieser plan fehlschlagen kann, und wie hätte ich auf meinem bisherigen wege dazu gelangen können? Denke diesen Gründen nach, so wirst du finden, dass die Sache eine unabstreitbare gute Seite hat und dass es sogar zu meinem Zwecke dient, mir für ein mittelmäßiges Gnadengeld keine Pflicht oder Verbindlichkeit aufgelegt zu haben. Wir erwarten nun jede Woche die endliche Resolution von den sächsischen Höfen. Was ich noch gewünscht hätte, wäre gewesen, einen Vorschuss von 300 bis 400 Talern zu erhalten, die ich erst in 2 Jahren zu zahlen hätte, aber ich würde auch dadurch mir drückende Verbindlichkeiten auflegen, wenn ich Jena einmal mit Vorteil verlassen wollte, sonst hätte ich dieses durch Goethe zu betreiben gesucht. Schreibe mir aber doch deine Meinung darüber. In Jena sind meine Bedürfnisse sehr gering, weil das Notwendige wohlfeil ist und auf keinen Luxus gesehen wird. Ohne dass es ein Mensch gewahr wird, kann ich leben wie ein Student. Alle gelehrte Bedürfnisse sind in reichem Maße vorhanden und auch an leidlichem Umgang und guten Freunden wird mir's nicht fehlen. Von dieser Seite hat es viele Vorzüge für mich. Ist erst 1 Jahr überstanden, so gewinnt alles eine bessere Seite, und auch in diesem Jahre soll mir niemand anmerken, dass ich noch nachzuholen habe. Überhaupt muss jedermann alles wissen. Lebe wohl, wenn dir etwas beifällt, das ich nutzen kann, so schreibe mir's ja recht bald, grüße mir die Weiber, übrigens ist die Sache noch geheim zu halten. S.